كنتو تردك من يتود مانيوس مايور ماكسيموس غروس ansehnlich, mächtig. Major. Permanius, Permania, Permanium. Sehr groß. Magnitudo. Na. Magnitudo, magnitudo, magnitudo. Kurz mi, langem und kurz, langem A und langem U. Magnitudo, magnitudo, magnitudinis. Die Größe, die Stärke. Tantus, tanta, tantum. So groß. Tantieme. Quantus, quanta, quantum. Wie groß. Quantity. Ingens, ingentis. Ingens, ingentis. Riesig, ungeheuer, groß, gewaltig. Grandis, grande. Großartig, bedeutend. Amplus, ampla, amplum. Umfangreich, geräumig. Ample. Vastus, vasta, vastum. Wüst, gewaltig, groß. Gewaltig groß. Immanis, immane. Riesig, entsetzlich groß. Parvus. Minor, minimus, klein, gering. Parum, Adjektiv, Adverb, abgeleitet von parvus. Parum, parum, zu wenig, nicht genug, zu wenig. Exiguus, exigua, exiguum, klein, gering. Exiguus, augere, augio, auxi, auctum, vermehren, vergrößern. Amplificare. Erweitern. Amplify. To amplify. So. Dilatare. Ausdehnen, größer machen. Ebenso prolatare. To dilate. Propagare. Erweitern, ausdehnen. Propagare. To propagate. Propaganda. Propagare. Propagare. Na. Propagare. Propagare. Propagare. So spricht man das. Minuere. Minua. Minui. Minutum. Vermindern, verkleinern. Diminuere. Vermindern, verkleinern. Finis.